Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Es ist aber schon lange her und von meinem Gefühl her habe ich den Eindruck, es ist zu lange her. Aber ihr habt mich nicht, ich habe euch nicht vergessen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich heute nicht mitgesungen habe. Meine Stimme, die ist mal wieder platt. Die Ärzte können nichts finden. Doch, da haben sie so einen komischen Virus gefunden oder so, aber der hängt irgendwo in der Lunge und es geht manchmal Wochen und Monate gut. Und jetzt war ich ja 4 Wochen in Kur. Da bin ich ohne Husten hingefahren. Und da hatte ich doch tatsächlich, als ich da war, gemerkt, ich habe die ganzen warmen Sachen vergessen. Da bin ich dann mal eben übers Wochenende nach Hause gefahren und habe mir warmes Zeug geholt. Aber dabei muss ich mich wohl erkältet haben. Oder was auch immer, ich weiß es nicht. Also, wenn ich zwischendurch mal etwas trinken sollte oder husten sollte, mache ich nicht extra. Aber es ist nun mal so. Ansonsten geht es mir ganz gut. Die Blutwerte stimmen. Und ich bin fröhlich auch an solchem schönen Tag. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Da sitzen irgendwo in Deutschland 4 katholische Mütter beim Kaffeeklatsch und unterhalten sich, wie wichtig und wie groß ihre Söhne sind. Ist ja normal, wenn man sich dann unterhält, dass man anfängt zu prahlen. Die erste sagt: Mein Sohn ist Priester. Wenn er einen Raum betritt, dann sagen die Leute zu ihm: Hochwürden. Ist ja schon mal was. Die zweite sagt stolz: mein Sohn ist Bischof. Wann immer er ein Zimmer betritt, dann sagen die Leute: Eure Exzellenz. Es kommt die dritte, dann ist alles nichts. Mein Sohn ist Kardinal. Wenn er einen Raum betritt, dann sagen die Leute: Eure Eminenz. Die vierte Frau nippt still an ihrem Kaffee. Die anderen Frauen sehen sie fragend an: Na, was ist denn eigentlich mit deinem Sohn? Tja, sagt die Frau, mein Sohn ist ein sehr gut aussehender, 1,90 Meter großer, stattlicher Mann. Und wo er reinkommt und wo er ist, da sagen die Leute: Oh mein Gott. Ist natürlich ein Witz, ist klar. Aber dennoch habe ich persönlich sowas schon häufig gehört und höre das fast jede Woche mindestens einmal. Wenn ich meine alte Nachbarin überrasche, wenn ich plötzlich hinter ihr stehe und sie dreht sich um oder plötzlich vor ihr oder sie rechnet nicht mit mir, dann höre ich auch diesen schlimmen Ausruf: Oh mein Gott. Und dann sage ich immer: Ich bin nicht Gott. Ich heiße Hebbinghaus. Und das geht schon über 25 Jahre so. Und die Nachbarin, die auf der anderen Straßenseite wohnt, da ist es genauso. Oh mein Gott. Und dann regen die beiden Frauen sich immer auf und sagen: Was wollen Sie denn? Das sagt man heute so. Hören Sie sich doch mal um. Es gibt wohl kein Wort in dieser Welt, welches so abgedroschen ist wie das Wort Gott. Überall kann man es hören, auch beim Fußball. Oh mein Gott, wieder ein Tor geschossen. Dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen soll, wer weiß das heute noch? In unserem heutigen Predigttext, der im 1. Johannesbrief Kapitel 4, die Verse 7 bis 12 steht, geht es natürlich auch um Gott. Wie sollte es anders sein? Wir wollen mal auf diesen Text hören. Ihr Lieben, lasset uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Vom lieben Gott wird ja Land auf, Land ab immer wieder gern geredet. Hauptsache dabei ist, dass wir Gott einen guten Mann sein lassen wollen. Das ist natürlich weit ab von dem, was Gott wirklich auszeichnet. Was ist denn das Besondere an Gott? Es ist, so haben wir gehört, seine einzigartige Liebe. Und darüber, nicht über dieses oh Gott, sondern über Gottes Liebe, da wollen wir heute an diesem schönen Morgen einmal gemeinsam nachdenken, was denn da so Besonderes ist. Da gibt es zum Ersten die Vorliebe Gottes. Die Vorliebe Gottes. Mit anderen Worten, bevor wir überhaupt in der Lage sind, Liebe in was für einer Form auch immer ausdrücken zu können, hat Gott uns bereits schon geliebt. Mit anderen Worten, wir können seine Liebe immer nur demutsvoll erwidern. Als wir auf diese Welt kamen und auch schon bevor wir das Licht der Welt erblickten, hat er uns schon geliebt. Sagt ja der Psalmist, ich kannte dich schon, da warst du noch gar nicht geboren. Das bedeutet, dass wir nichts, aber auch rein gar nichts dafür tun können, dass dieser große Gott uns liebt. Denken wir mal an unsere Familien, auch wenn sie heute wohl nicht mehr leben. Wir wurden ja alle in Familien hineingeboren. Als wir geboren wurden, wurden wir schon geliebt von unseren Eltern, obwohl wir gar nichts dazu beitragen konnten. Wir haben damals noch in die Hosen gemacht, das Einzige, was wir dazu beitragen konnten. Selbst die Geburtswehen kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen, nicht beurteilen. Selbst die Geburtswehen konnten unsere Mütter nicht davon abhalten, uns zu lieben. Uns, die wir diese Liebe erfahren haben, ist es natürlich auch ein Bedürfnis, diese Liebe in unseren Familien weiterzugeben. Nun ist es so, nun haben sie nicht mehr solche typischen Familien, wie man sie kennt. Sie leben im Altenheim. Die Zeit der Familien ist teilweise schon vorbei, es sei denn, man kommt denn und besucht sich. Aber dann ist sie wieder da, die Liebe. Und diese Liebe, die mussten wir erst in unserem Leben lernen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eines Tages einmal meiner Mutter auf der Straße die Zunge rausgestreckt habe. Es war keine Liebe. Boah, ist ungefähr 10, 12 Jahre alt, aber dafür habe ich, damals ging das ja noch, heute wäre das ja eine Katastrophe, rechts und links eine Ohrfeige gekriegt. Ich weiß noch an dem Ort, wo das passiert ist, in der Straße, an der Stelle. Auch schon mal eine Ohrfeige gekriegt von deinen Eltern? Ein Draufschwung, aber eine Ohrfeige kann ich mich nicht entsinnen. Ja, aber du hast denen nicht die Zunge rausgestreckt. Das hätte ich nie gewagt. Ja, aber ich habe es gewagt, weil ich so sauer war. Erst durch die Liebe Gottes können wir lernen, unsere Liebe den Menschen weiterzugeben. Erst wenn wir uns der Liebe Gottes vollkommen hingeben und sie an uns bewusst geschehen lassen, können wir diese Tiefe der Liebe Gottes spüren, fühlen und dann auch weitergeben. Für die, die das nicht so richtig glauben können oder wollen, ein kleiner Tipp. Gott hat uns allen einen Liebesbrief geschrieben. Diesen Liebesbrief, das heißt die Bibel, können wir immer wieder zur Hand nehmen und darin studieren, wie Gott uns geliebt hat und weiter liebt. Oder den Gottesdienst werdet ihr jedes Mal, wenn ihr euch hier versammeln, hören. Der Liebesbrief an unsere Adresse, die Bibel. Und wenn wir ihn zur Hand nehmen, werden wir erfahren, was diese Liebe Gottes in uns alles bewirkt hat, aber auch noch bewirken will. Diese Liebe gibt uns die Kraft zu leben und Liebe weiterzugeben. Und das ist eine wunderbare Kraftquelle, die Bibel, wo wir immer wieder neu auftanken können. Auftanken können mit der Liebe Gottes. Das ist die Vorliebe Gottes. Gott hat uns zuerst geliebt. Und zweitens, Gott ist die Liebe. Ich weiß, das klingt heutzutage abgedroschen. Das Zitat wurde so häufig verwendet, dass man es weiter sagt, aber nicht mehr hinterfragt, was das denn eigentlich bedeutet. Ich weiß noch, in der Sonntagsschule habe ich immer gerne ein Lied gesungen. Steht das da drin? Dann können wir das vielleicht auch noch singen. Gott ist die Liebe, lässt nicht erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Heißt das, dass Gott zu allem Ja und Amen sagt, was wir tun? Sicherlich nicht. Und wenn man sich mal so umhört, dann kriegt man auch oft mit, wie die Leute Gott buchstabieren. Gott, guter Opa, total taub. Ja, so ist das. Guter Opa, total taub. Wenn wir jemand von Herzen lieben, dann ist das eine Eigenschaft von uns. Aber nur eine Eigenschaft unter vielen. Gott hat auch nur eine Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft der Liebe. Und darum ist Gott auch die Liebe und nichts anders als die Liebe. Und man kann sagen, Gott hat deshalb nur die Menschen erschaffen, weil er ein Gegenüber braucht, dem er seine Liebe schenken kann. Denken wir mal darüber nach, was das heißt heute an diesem so schönen, heißen Tag. Der Gott des Himmels und der Erde, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat auch heute ganz persönlich dafür gesorgt, dass ihr heute hier sitzt. Er hat das gemacht, weil er euch braucht, um euch mit seiner Liebe zu überschütten. Das können wir uns nicht verdienen oder erdienen. Es gibt ja so Gruppierungen, die Zeugen Jehovas und andere, die meinen, das muss man sich erarbeiten. Wir können es nur geschehen lassen und Gott immer wieder dafür sagen, danke. Und das Schöne ist, selbst wenn wir uns entfernen von Gott, da hört er nicht auf, uns zu lieben. Denken wir mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Selbst in der Gottesferne hat er den Sohn nicht aufgegeben. Und er stand sogar am Fenster. Und als er diesen heruntergekommenen Sohn sieht, wie er aufs Haus geht, da läuft er ihm entgegen, streckt die Arme aus. Das war früher unmöglich. oder unwürdig, dass ein alter Mann läuft, der geht würdig daher. Aber er eilte ihm entgegen, begrüßt ihn und setzt ihn wieder ein als den Sohn. Wenn Gott uns so unendlich liebt, können wir dann noch wagen, über einen Menschen den Stab zu brechen? Darüber sollten wir mal nachdenken. Und wir haben dann drittens die sichtbare Liebe Gottes. Vielleicht war, was ich bisher gesagt habe, alles etwas theoretisch. War viel Gefühl dabei. Schließlich haben wir ja den Liebesbrief Gottes. Aber, sagen ja viele, der könnte ja auch gefälscht sein. Um dieses Argument den Boden unter den Füßen zu entziehen, sollten wir uns nochmal Gedanken machen über die sichtbare Liebe Gottes. Vor rund 2000 Jahren kam Gott höchstpersönlich in Jesus in diese Welt. Und zwar so real, wie wir jetzt beieinander sitzen und uns in die Augen schauen können. Es zweifelt doch keiner daran, dass zum Beispiel Julius Cäsar mal gelebt hat. Es gibt ja genügend Beweise. Und es gibt hundertfache mehr Beweise für das Leben und Sterben Jesu. In der Tat, das kann man nachlesen. Selbst Historiker der damaligen Zeit bestätigen ausdrücklich, dass es einen Jesus gab, der in die Welt kam und gekreuzigt und begraben wurde und auch wieder auferstanden ist. Gott selber ist in diese Welt gekommen, um die Leute zu strafen, die sagen, Gott will von dieser Welt nichts mehr wissen. Über die Erlösungstat Gottes haben wir uns schon oft unterhalten, das machen wir ja in jedem Gottesdienst. Und was er da tat, das zeigt uns, dass Gott auch in unser Leben eingreifen kann und will. Wer sich im Neuen Testament auskennt, dem wird dieses wunderbare Wirken Gottes vor Augen geführt. Und in allem, was wir da lesen, wird gezeigt, dass die Gemeinschaft unter uns Menschen und mit Gott gelingen kann. Wenn wir noch einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn bemühen, dann zeigt uns dieses Gleichnis auch, dass wir auch dann noch lieben sollen, wenn sich jemand von unserer Liebe und unserer Fürsorge entfernt. Und dass der Hass gegen diese Menschen keinen Raum gewinnen darf. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann wird er derart wirken, dass die vergebene Liebe Gottes zu unserem täglichen Handwerkszeug wird. Da kann man gar nicht anders. Hat mal jemand gesagt, liebe deinen Feind und es wird ihn verrückt machen. Wenn wir die Liebe weitergeben, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, dann machen wir auch Menschen auf diesen Jesus neugierig, die ihn in dieser Form gar nicht kennen. Und wenn wir erst einmal unser Herz für Jesus einen Spalt breit geöffnet haben, kann Gott Wohnung in uns nehmen. Und dann breitet sie sich immer weiter aus, die Liebe Gottes. Gott möchte nämlich, dass alle Menschen errettet werden und dass keiner verloren geht. Gott möchte mit uns allen Menschen die Ewigkeit zusammen verbringen. Ewig und 3 Tage. Wir sollen uns immer wieder neu von diesem Liebesdienst Gottes gebrauchen lassen. Johann Scheffler hat das vor vielen hundert Jahren in einem wunderschönen Lied zusammengefasst. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die du mich erkoren, ehe ich noch geschaffen war. Liebe, die du Mensch geboren und mir gleich wart's ganz und gar. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, Liebe, die du hast erstritten, ew'ge Lust und Seligkeit. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch mit Leib und Sinn. Liebe, die mich überwunden und mein Herz hat ganz dahin. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Amen.